gesagt, dass wir zurück zu den Wurzeln gehen. Wer von Anfang an dabei war, weiß Bescheid. Machermusik mit Z. Den ganzen Tag nichts getan, Termine verplant, mein Block leer, Blätter benutzt, ich brauch mehr. Die letzte Zeit rauch ich mehr, sauf ich mehr, überleg nur, überstehst du, alles spät nur. Ruhe und Sinn am Rennen, ich komm grad noch mit, verbrenn so viel, ist ein Gutes, wenn es Gras noch wächst, uns geht's gleich, immer dasselbe weiß. Eine Sache läuft gut und die andere plötzlich zu scheiße, Ämter trennt, kein Cent mehr übrig, rennt er nicht, Strom schon viel zu teuer, Kerzen brennen weg. Meine Mutter auf meiner Seite, bei ihr läuft dieselbe Scheiße. Das Leben auf die Art macht keinen Spaß, man versteht mich. Wir packen sie, vielleicht dauert's ewig. Götter haben für ihr satt die Kämpfe hinter sich. Niemand hindert mich, zittern ist nix. Die größten Schreie von oben, Gewitter und Blitz. Wer hört mich jetzt? Dunkles zieht über mir her, unter mir steigt die Hölle hoch. Glaubt, er hat mich, er hat mich. Ich reagier zu krank, die Augen fallen mir zu, die Brust drückt. Glaubt, er hat mich, er hat mich. Dunkles zieht über mir her, unter mir steigt die Hölle hoch. Glaubt, er hat mich, er hat mich. Ich reagier zu krank, die Augen fallen mir zu, die Brust drückt. Glaubt, er hat mich, er hat mich. Nein, der kriegt mich nett, hält mich fest, aber hat mich nett. Ich zieh mich an Leuten weg, atme tief ein, mach die Augen zu und hoff. Weg zu dem, was mir Luft gibt, ich trau keinem Gott. Kaputte Betten haben meinen Rücken zerstört. Die Wand über den Treppen in unserem Haus voller Dänen. Von der Faust, Scheiße hört nicht auf. Draußen kackt alles immer mehr ab, keiner arbeitet mehr. Ich seh, weil ist keiner von uns mehr da. Fragen Freddy, was er getan hat und Urteile. Sag mir bitte nix anderes als vergeben. Der Teufel freut sich an ab, alles Schicksal. Kann man nix ändern, obwohl man muss. Frust, ich hab mich tief ein, sich ändert was. Versteh mich, wir packen sie, vielleicht dauert's ewig. Götter haben für ihr, es hat die Kämpfe hinter sich. Niemand hindert mich, zittern ist nix. Die größten Schreie von oben, Gewitter und Blitz. Wer hört mich jetzt? Dunkles zieht über mir her, unter mir steigt die Hölle hoch. Glaubt, er hat mich, er hat mich. Ich reagier zu krank, die Augen fallen mir zu, die Brust drückt. Glaubt, er hat mich, er hat mich. Dunkles zieht über mir her, unter mir steigt die Hölle hoch. Glaubt, er hat mich, er hat mich. Ich reagier zu krank, die Augen fallen mir zu, die Brust drückt. Glaubt, er hat mich, er hat mich, er hat mich.